Erster, dies ist eine Botschaft über Tyros. Ihr Seeleute von Tarsis, weint, denn Tyros ist zerstört worden, so dass es keine Häuser und keine Unterkunft mehr gibt. Diese Nachricht wurde ihnen aus dem Land der Kethiter bekannt. Zweiter, seid still, ihr Bewohner der Küste, die früher von den Kaufleuten Phöniziens und den Seefahrern belebt war. Drittes, Tyros brachte auf dem großen Wasser die Ernte des Nils ein, damit sie zum Gewinn für die Völker wurde. Vierter, schäme dich, Phönizien. Denn das Meer, die Festung am Meer, sagt, ich habe keine Kinder geboren oder großgezogen, weder junge Männer noch junge Frauen. Fünfter, wenn die Nachricht über Tyros die Ägypter erreicht, werden sie vor Schreck zittern. Sechster, geht nach Tarsis. Weint, ihr Bewohner der Küste. Siebter, ist das eure fröhliche Stadt, die schon sehr alt ist und deren Bewohner weit gereist sind, um sich niederzulassen? Achter, wer hat dies über Tyros beschlossen, die Stadt, die Könige machte und deren Kaufleute Fürsten waren, deren Händler die mächtigsten Menschen auf der Erde waren? Neunter, der Herr der Herrscharen hat dies beschlossen, um den Stolz aller prächtigen Menschen zu zerstören und alle mächtigen Menschen auf der Erde zu entehren. Zehnter, fließt über euer Land wie der Nil, ihr Bewohner von Tarsis. Es gibt keine Fesseln mehr, die euch einschränken. Elfter, der Herr hat seine Hand über das Meer ausgestreckt und Königreiche erschüttert. Er hat befohlen, die Festungen Kanaans zu zerstören. Zwölfter, und er hat gesagt, du wirst nicht mehr fröhlich sein, du entehrte Stadt Phönizien, die einst rein war. Geh hinüber zu den Kittitern. Aber auch dort wirst du keine Ruhe finden. Dreizehnter, seht. Das Land der Chaldäer, das ist ein Volk, das nicht mehr existiert. Assyrien hat es den Wüstentieren überlassen. Sie haben Belagerungstürme gebaut, seine Paläste vollständig zerstört und es zu einem Trümmerhaufen gemacht. 14. Weint, ihr Seeleute von Tarsis, weil eure Festung zerstört ist. 15. An diesem Tag wird Tyros 70 Jahre lang vergessen sein, wie die Herrschaft eines Königs. Aber nach 70 Jahren wird es Tyros ergehen, wie es in dem Lied über die Prostituierte heißt, 16. Nimm die Leier. Geh durch die Stadt, du vergessene Prostituierte. Spiel schön und sing eifrig, damit man sich an dich erinnert. 17. Denn nach 70 Jahren wird der Herr Tyros besuchen, so dass es wieder zu seinem früheren Handel zurückkehrt und mit allen Königreichen der Welt Geschäfte machen wird. 18. Aber sein Gewinn und sein Ertrag werden dem Herrn geweiht sein. Man wird ihn nicht ansammeln oder aufbewahren, sondern dieser Gewinn soll denen dienen, die vor dem Herrn leben, damit sie genug Nahrung und gute Kleidung haben.